Liebeskunst von Josef Maria von der ewigen Weisheit. Prolog. Ich beschwöre dich, o Eros, bei der Heiterkeit der Liebe, o du kleiner Gott der Liebe, der du wohnst in Menschenherzen. In den Kämpfen hauchst du Mut ein, schlägst die Feindesschar zu Boden. Psyche, deine Vielgeliebte, du befriedigst sie, o Eros. Du verjagst die Müdigkeit und verjagst den trüben Kummer, sorgst für Liebe in der Welt, schenkst den Menschen Glück und Wonne. Erster Teil. Erstes Kapitel. Mögen meine Verse lesen, kluge Leute, ihnen schreibe ich, die verlangen nach den Künsten und Geheimnissen der Liebe. Jenen schreibe ich, die die Praxis und die Wissenschaft der Liebe gut studiert und die die Wonnen kennen der genossenen Wollust. Keine Freude ist auf Erden jener Freude gleich, den Schöpfer und Erlöser zu erkennen im Mysterium der Liebe. Dieser Freude ähnlich aber ist die Freude an der Liebe, der Befriedigung, der Wonne, die das schöne Weib dir schenkt. Männer nehmen Ehefrauen um der schönen Freude willen, der Vereinigung in Liebe. Männer nehmen Ehefrauen, teils aus Liebe, teils aus Wollust, aus Verlangen nach der Wonne. Und sie haben schöne Frauen. Können sie sie auch genießen? Doch der Mann, der kennt der Liebe Kunst, die seine Gattin freut, der befriedigt seine Gattin immer wechselnd, immer neu. Wird er alt, so mäßigt er des Verlangens Leidenschaft. Denke er in seinem Alter an den Schöpfer, lest die Schriften und erwerbe Gottes Weisheit. Wird er finden die Erlösung, geht er geradewegs mit seiner Gattin in den dritten Himmel. Zweites Kapitel. Der Lotusfrauen schönes Antlitz ist angenehm und mild wie Vollmond, der süße Körper wohlgerundet wie eine Blüte von dem Senfbaum. Die Haut ist zart und glatt und schön wie gelber Lotus, niemals dunkel, obwohl sie in der Jugend gleichen der vollen Wolke vor dem Bersten. Die Augen glänzen, sie sind schön wie sanfte Augen von dem Reh. Die Augen sind geschnitten herrlich und in den Augenwinkeln rötlich, die Brüste fest und wohlgewölbt, der Hals wie eine Muschelschale, die Kehle ist so zart und klar, man sieht hindurch den Speichel rinnen, die Nase gerade, voller Anmut, auf ihres Leibes Mitte ziehen drei Falten sich zum Nabel, oh, der Joni offene Lotusknospe. Ihr Saft der Liebe duftet süß wie eine aufgeblühte Lilie, sie schreitet edel wie ein Schwan, die Stimme gleich der Nachtigall. Sie liebt vor allem weiße Kleider, Juwelen liebt sie, goldenen Schmuck, sie isst nur wenig, schläft nur leicht, und sie ist fromm und darum züchtig. Sie ehrt den Herrn und redet gern mit Priestern und mit Gottgelehrten. So ist die schöne Lotusfrau, sie ist die beste aller Frauen. Die künstlerischen Frauen sind von mittlerem Wuchs, nicht groß, nicht klein, die Haare sind von tiefem Schwarz, der runde Hals ist muschelgleich, ihr Körper ist sehr zart gebaut, geschmeidig ihre schlanke Taille, geschmeidig wie ein schwarzer Panther, der Brüstepaar ist hart und voll. Und wohlgerundet sind die Schenkel, und ihre Hüfte wölbt sich köstlich, das Haar an ihrer Joni spärlich, der Venushügel sanft zu streicheln, der Tau der Liebe heiß und glühend und duftend wie der Bienenhonig, beim Überfluss im Liebesakt verursacht leis er ein Geräusch. Die Augen dieser Frau sind flink, der Gang wie Elefantenschritte, die Stimme wie des Pfauenstimme, sie liebt Vergnügung und Genuss, Zerstreuungen, Gesang und Tanz, geschickt in mancher Handarbeit. Ihr sinnliches Verlangen ist nicht heftig, sondern sanft und mild. Sie plaudert gern mit Papageien, mit Sperlingen und mit Nymphensittich. So ist die künstlerische Frau, auch sie ist eine gute Frau. Die Elefantenfrau ist klein, ihr Körper derb und untersetzt. Ist blond ihr Haar, zeigt ihre Haut ein mattes Weiß. Sonst ist das Haar ihre Bronzefarben, voll die Lippen, die Stimme rau und grob und dumpf, der Hals gebeugt, der Gang zu langsam, sie geht gekrümmt, nach vorn geneigt, ihr Liebessaft schmeckt wie der Saft, der in dem Frühling niedertropft, von eines Elefanten Schläfe, im Liebeswerke ist sie träge, es zu befriedigen nicht anders, als durch Vereinigungen lange, in langanhaltendem Beschlafen, von allen den Vereinigungen, die längste ist für sie die beste, jedoch genügt es niemals ihr, sie ist ein Vielfraß und ist schamlos, nicht gut sind Elefantenfrauen. Drittes Kapitel. Die Hirschkuhfrau hat eine Joni, 6 Finger breit ist ihre Tiefe, ihr Körper zart und mädchenhaft und sanft von süßer Lieblichkeit. Ihr Kopf von guter Proportion, die Brüste halten fest sich aufrecht, der Bauch ist schmal und eingezogen, und fleischig ist der Venushügel. Die Arme sind gerundet, stark, des Haares dicht und reich gelockt, die Augen dunkle Lotusblumen, die Nase fein, die Ohren voll, an Fuß und Hand die Nägel rot, die Unterlippen sind geschminkt, die Finger lang und schlank und zierlich, die Stimme gleich der Nachtigall, der Gang wie Elefantenschritte, im Essen mäßig neigt sie stark zu dem Genuss der Liebesfreuden, vor Leidenschaft, doch eifersüchtig, ihr Geist ist lebhaft und beweglich, wenn nicht die Leidenschaft ihn hindert, ihr Liebessaft ist lieblich duftend, wie Duft der gelben Lotusblüte. Die Stutenfrau hat eine Joni, 9 Finger breit ist ihre Tiefe, der Körper zart, die Arme füllig, und Brust und Mund sind voll und fleischig, die Nabelgegend ist erhaben, jedoch nicht vorgewölbt der Bauch. Die Hände und die Füße sind so rosig wie die schönste Rose. Der Kopf ist leicht nach vorn geneigt, mit langem glattem Haar bedeckt. Der Hals ist lang und sehr gebogen. Die Kehle und der Mund sind breit. Die Augen groß, gleich Blütenblättern der dunkelblauen Lotusblumen. Ihr edler Gang ist voller Anmut. Sie liebt den Schlaf, ein gutes Leben, obwohl sie launenhaft und grillig. Hängt sie doch sehr an ihrem Gatten, doch kommt nicht leicht sie zum Orgasmus, ihr Liebessaft ist süß wie Lotus. Die Elefantenfrau Carini hat eine große offene Joni, 12 Finger breit ist ihre Tiefe, doch ist sie unrein, ungewaschen, die vollen Brüste aber riesig, und lang und fleischig ist die Nase, die Ohren und der starke Hals, die Wangen aufgebläht und breit, die Lippen lang und aufgestülpt, die Augen wild, voll gelben Schimmers, das Antlitz breit wie voller Mond, die Haare dicht von tiefem Schwarz, die Füße und die Hände klein, sie ist geräuschvoll, liebt den Lärm, ihr Stimmenton ist hart und scharf, sie ist gefräßig übermaßen, bösartig von Natur und wild, auch hat sie kein Gewissen mehr, sie tut das Böse ohne Zögern, gequält von fleischlicher Begierde, schwer zu befriedigen ist sie, sie bräuchte zur Befriedigung aus lang ausgedehnten Koitus, ihrer Saft gleich Elefantenschweiß. 4. Kapitel. Wie ist bei Frauen der Orgasmus? Sobald sie höchste Lust verspürt, so schließt sie ihre Augen halb und ihre Augen werden feucht. Der Körper wird erfrischend kühl, am Anfang schwerer und stoßweise atmend, geht bald des Weibes Atem über, ein süßes Seufzen, heißes Stöhnen. Die unteren Glieder strecken sich nach einer Zeit der Starre, dann folgt überquälend Lust und Liebe, begleitet von den wilden Küssen, von Gästen voller Leidenschaft. Dann scheinbar naht die Frau der Ohnmacht. Jetzt wird es deutlich offenbar, sie will nicht mehr Umarmung, Küsse und keine anderen Zärtlichkeiten. Der kluge Mann erkennt daran, dass sie erreicht hat den Orgasmus und dass die Frau befriedigt ist. 5. Kapitel. Von der Stunde der Geburt bis zum 7. Lebensjahr ist das Mädchen noch ein Kind und zur Liebe nicht geeignet. Von dem 7. Lebensjahr bis sie 14 Jahre zählt, taugt sie nicht zum Liebesspiel, doch dann ist sie heiratsfähig. wenn sie 14 Jahre zählt, ist zur Liebe sie geeignet, bis sie 28 Jahre zählt, denn später ist sie alt. Wenn sie aber 50 wird, taugt sie gar nicht mehr zur Liebe. Die Gebrechlichkeit des Alters reißt sie schließlich in den Tod. Willst du nun ein Mädchen werben, wenn sie 16 Jahre zählt? Nenne sie mit Namen Bala, diese eignet sich zur Liebe. Diese mag den Koitus in der Dunkelheit der Nacht. Schenk ihr Blumen, schenk ihr Schmuck, schenk ihre süße Näschereien. Willst du nun ein Mädchen freien, welche 24 ist? Nenne zärtlich sie Taruni, diese eignet sich zur Liebe. Diese mag den Koitus in dem Sonnenlicht des Tages. Schenk ihre wunderschöne Kleider, Perlenschnüre, Medaillons. Eine Frau von 40 Jahren oder mehr als 40 Jahren ist geeignet sie zur Liebe oder ist sie ungeeignet? Diese liebt den Koitus an dem Tag und in der Nacht. Sei du aufmerksam und artig, voller Freundlichkeit und Liebe. Frauen über 50 Jahren sind vollkommen ungeeignet. Willst du dennoch sie verehren, musst du ihnen immer schmeicheln. Sechstes Kapitel. Unterscheide nun drei Frauen nach dem Wesen des Humors. Die phlegmatische Geliebte hat ein Auge voller Licht, ihre Zähne Elfenbein, ihre Nägel voller Glanz, gut erhalten ist der Körper, noch von jugendlicher Schlankheit. Frisch und fest ist ihre Joni, fleischig, aber sanft und zart. Oh, wie liebt sie ihren Gatten, ehrt sie ihren Eheherrn. Der phlegmatische Humor ist der höchste der Humore. Die phlegmatische Geliebte ist die liebste aller Frauen. Wankelmütigen Humores ist die zweite Frau. Die Brüste hängen flach und schlaff wie Beutel, ihr Gesäß ist nicht gestrafft, ihre Haut ist weiß wie Schnee, ihre Nägel rot geschminkt, auch die Augen glühen rötlich, doch ihr Schweiß ist scharf und beißend. Ihre Joni ist sehr heiß, aber sie ist auch sehr schlaff. Kundig ist zwar diese Frau, weiß um den Geschlechtsverkehr, doch erträgt sie ihn nicht lange. Ihre Stimmung wechselt plötzlich, einmal voll des jähen Zornes, einmal wieder freundlich, fröhlich. Doch die dritte Frau ist dunkel, hart und derbe ist ihr Körper, ihre Augen sind voll Schwärze, ihre Nägel sind wie Blei. Ihre Joni ist nicht samtweich, sondern rau wie Rinderzungen, grell und lärmend ist ihr Lachen, außerdem ist sie gefräßig, launisch ist sie, schwatzhaft ist sie, unstillbar beim Koitus, unersättlich, diese schlimme Frau ist eine liederliche. Siebentes Kapitel. Eine Frau, die heilig ist, die ist immer mitgesinnt, Freundschaft übt sie, Gastlichkeit, sittsam ist sie, wahrt die Ehre, keine Bosheit kennt ihr Herz, stets ist sie bereit zum Kult, stets erfüllt sie ihr Gelübde, stets ist sie bereit zur Buße. Jene, die dem Herrn gehört, sie ist freundlich, sie ist fröhlich, rein und sauber ist ihr Körper, wie der Lotus frisch ihr Atem. Sie ist reich, geschickt und fleißig, spricht mit sanfter, süßer Stimme, liebt das Gute und das Wahre, allzeit tut sie gute Werke. Ihre Seele ist gesund und der Körper ist gesund, niemals macht sie ihren Freunden Langeweile oder Missmut. Eine Frau, die sich gesellt zu den Engeln, die ist schön, schön gewachsen wie die Blumen, ist geduldig und ist rein. Sie liebt schöne Düfte sehr, die wohlriechenden Parfüme und die Düfte edler Rosen. Sie liebt Sang und Tanz und Spiel, schöne Kleider, bunten Schmuck, körperliche Leibesübung und der Liebesspiele Wonnen, Liebesspiele leidenschaftlich. Frauen aber, die dem Gelde dienen, so wie einem Gott, fleischig voll sind ihre Brüste, und sie lieben Fleischgenuss und Genuss von Alkohol. Solche Frauen sind sehr schamlos, leidenschaftlich und je zornig, sehr begierig auf den Akt. Frauen, die Dämonen eignen, haben einen untersetzten, dunklen, aber heißen Körper, immer Falten auf der Stirn. Solche Frauen sind sehr unrein, lieben sehr die Süßigkeiten, sind begierig auf Genuss und begehren das Verbotene. Aber sie sind sehr begehrt, denn in sexueller Hinsicht unersättlich die Begierde ist des Weibes der Dämonen. Kennst du auch die Schlangenfrau? Sie ist immer in Bewegung, immer ruhelos und rastlos, ihre Augen immer traurig. Alle Augenblicke gähnt sie, alle Augenblicke seufzt sie. Nichts kann ihr Verstand sich merken, und sie lebt in Angst und Zweifel. Kennst du auch die Rabenfrau? Immer rollt sie mit den Augen, so als ob sie schrecklich litte. Immer will sie essen, trinken. Sie ist so unglaublich dumm, so unglaublich unbesonnen. Sie beschädigt wirklich alles, was ihr in die Hände fällt. Kennst du auch die Eselsfrau? Unrein ist sie, ungewaschen, redet dummes Zeug und Irrsinn, weil sie den Verstand verloren. Achtes Kapitel. Welche Frau sollst du dir nehmen? Achte, dass der Frau Familie sei von gleichem Rang wie deine. Bürger nehmen Bürgertöchter. Die Familie deiner Frau sei bekannt als keusch und tapfer, auch als weise und erfahren, als geduldig und gelehrt, und korrekt sei ihr Verhalten, religiöse Pflicht erfüllend, frei von Lastern und gesegnet mit den besten Eigenschaften. Voller Anmut sei ihr Antlitz, elegant sei die Gestalt, und bewandert soll sie sein in der Wissenschaft der Liebe. Solch ein Mädchen ist geeignet für die Heiligkeit der Ehe. Mögt der Kluge sich beeilen, dieses Mädchen zu gewinnen für die Ehe, ganz nach dem Gesetz des Staates und nach dem Gesetz des Tempels, nach den alten Ritualen. Dieses junge, schöne Mädchen, deren Antlitz sanft und lieblich wie der volle Mond im Frühling, deren Augen klar und glänzend wie die Augen von dem Reh, deren Nase fein und klein wie die feine Sesamblüte, deren Zähne diamantengleichen weiß wie Perlen sind, deren Ohren wohlgerundet, deren Hals gleich einer Muschel, deren Nacken lang und schlank, deren Unterlippe rot wie die Traube roter Beeren, deren Haar ist reich gelockt, deren Haut wie Lotus schimmert, deren Füße, Hände rosig, in die Hand ein M geschrieben, deren Bauch ist klein und fest und der Nabel eingezogen, deren Beine graziös wie die lange schlanke Palme, die wie Elefanten wandelt, nicht zu schnell und nicht zu langsam, deren Stimme lieblich ist wie der Nachtigallenflöte, die vorbildlichen Charakter und ein reines Wesen hat, nicht verschlafen ist und faul, die gesund an Geist und Körper, dieses junge, schöne Mädchen soll der Kluge eilig nehmen. 9. Kapitel. Wähle nun das größte, schönste Zimmer, welches gut gelüftet. Seine Wände seien weiß, an den Wänden seien Bilder und noch andere Gegenstände, Rosenkränze, Kruzifixe, dass das Augen mit Entzücken auf den frommen Bildern ruhe. Hier und da im Raume liegen Flöten und Gitarren aus. Lass es nicht an Nüssen fehlen, nicht an frischer, süßer Milch. Hab Olivenöl zur Salbung und vom Rosenöl ein Schaumbad. Fächer schenke deine Mädchen, Bücher auch mit Liebesliedern und erotische Romane mit erotischen Gemälden. Kronenleuchter von der Decke geben schönes gelbes Licht. Schenk dem schönen Mädchen Spiegel, bringe Spiegel an im Bad. Oh, dann werden Mann und Mädchen ohne alle falsche Scham völlig nackend auf dem Lager, nackend auf den weichen Kissen sich der Liebe überlassen und die Liebeskämpfe kämpfen. Dort wird auf dem Thron der Liebe ungestört der Mann genießen in Bequemlichkeit das Mädchen und befriedigen das Mädchen. 10. Kapitel. Was dient aber dann als Mittel, wenn das Weibchen stärker ist als das Männchen, doch so kräftig immer auch das Weibchen ist, wenn er ihre Beine spreizte, auseinander tat die Beine, sie verliert den Widerstand und wird wohl zufrieden sein. Durch das Spreizen ihrer Beine wird die enge, feste Joni weich und locker, dass der Mann, wenn er ihre Schenkel spreizt, in der Lage ist zu kämpfen. So ist auch sie imstande, während ihres Koitus, liebend mit dem Mann zu kämpfen. Wenn die Frau nun aber erst junge 15 Jahre zählt, während schon der Mann im reifen Alter ist von 40 Jahren, nicht die Kraft der Jugend mehr in dem vollen Maß besitzt, was soll dann das Pärchen tun, um sich einander anzugleichen? Nun, in diesem Falle muss er des jungen Mädchens Schenkel auseinanderspreizen weit, ja, soweit es immer geht, um das Mädchen schön zu schwächen. Nur durch dieses Mittel wird er mit gleichen Waffen kämpfen mit dem eng gebauten Mädchen. 11. Kapitel. Wenn nach aller Künste Regeln nun das Mädchen ihren Mann liebte, soll sie ihren Atem wieder in die Lunge ziehen, soll das Mädchen zärtlich seufzen, soll sich zeigen halb verschämt, ach, so wird sie lieblich aussehen, so ist sie verführerisch. Und dann sagt sie zu dem Manne, o mein vielgeliebter Liebling, o du schlimmer Schelm und Schalk, ach, du bist ein schlimmer Finger. Doch jetzt habe ich dich besiegt in der Kistenschlacht der Liebe, und jetzt bist du ganz mein Sklave. Mein Gebieter ist mein Sklave. Und der Mann greift liebevoll in die reichgelockten Haare seines Mädchens und umarmt sie, küsst sie auf die Unterlippe. Nun erschlaffen ihre Glieder, sie verschließt die feuchten Augen, niedersinkt sie in die Kissen, Lust erschöpft in seine Arme. Wenn das Mädchen so genießt, kunstvoll ehelichen Beischlaf, gäbe sie sich große Mühe, zu befriedigen den Mann. Gibt sie sich nicht große Mühe, wird des lieben Mannes Wollust nicht vollkommen sein, und darum strenge sich das Mädchen an, schließe sie die enge Joni, zieh die Joni sie zusammen, dass die Joni eng sich schließt um des Mannes starken Lingam. Und das Mädchen soll mit Willen ihre Joni immer schließen, ihre Joni immer öffnen, immer schließen. Wie die Milchmagd mit der Hand tut so eines Euters Zitze, um die volle Kuh zu melken, dass die Milch spritzt in den Eimer. Darum braucht es lange Übung, bis das Mädchen das gelernt hat, ihren Willen auf der Joni Lustorgan zu konzentrieren, ganz wie auch die Blinden tun, wenn sie den Gehörsinn schärfen, wenn sie ihren Tastsinn schärfen, willentlich sich konzentrierend. Tut das liebe Mädchen das, wird sie immer wieder rufen, Gott der Liebe, Gott der Liebe, dass der liebe Gott sie segne. Freudig hört das junge Mädchen, dass ihre die erlernte Kunst niemals mehr verloren geht, ist sie einmal nur erworben. Und der Mann wird dieses Mädchen schätzen mehr als alle Frauen, dieses eng gebaute Mädchen schätzen mehr als die Prinzessin. Ja, so kostbar ist ein Mädchen, ja, so kostbar ist die Joni, die sich kann zusammenziehen, eng sich schließen um den Lingam. 12. Kapitel. Es sind der Liebesbande vier, die einen Mann der Frau verbinden. Vier Liebesbande binden euch in einer fromm geschlossenen Ehe. Das erste Liebesband ist dies. Natürlich ist die Sympathie. Sie bindet Mann und Frau zusammen, fest wie der eheliche Ring. Es ist die Freundschaft zwischen zwei Personen, nämlich Mann und Frau, doch niemals zwischen Mann und Mann und niemals zwischen Frau und Frau. Das zweite Liebesband ist dies. Die angeborene, feminine, verliebte Zärtlichkeit erwacht durch die Geschenke eines Mannes, wenn er ihre Schokolade schenkt, wenn er ihre süße Feigen schenkt, Parfüme, Blumen, grünen Tee, Gewürze, Kräuter, Schnitzereien. Man sieht, die Zärtlichkeit entsteht bei der beschenkten Frau in ihrer Naschhaftigkeit des süßen Mundes, entsteht durch Sinnlichkeit und Luxus. Das dritte Liebesband ist dies. Auch dieses Liebesband ist sinnlich, denn es entsteht in der Begierde von Mann und Weib nach Liebeswonnen. Das vierte Liebesband ist dies. Durch das Zusammensein der Ehe entsteht Gewohnheit in der Liebe und drückt sich aus durch den Spaziergang am Abend durch die grünen Wälder, Spaziergang durch die schöne Siedlung, durch den gemeinsamen Besuch des Tanzes oder des Theaters, durch den gemeinsamen Vollzug des rituellen Kults im Tempel, gemeinsamen Vollzug der Buße, gemeinsames Gebet zu Gott. Zweiter Teil, erstes Kapitel. Die Umarmung ahme das Erklettern eines Baumes nach. Der Gatte steht und die Ehefrau setzt einen Fuß auf den Fuß des Mannes, hebt das andere Bein dann auf die Höhe seines Schenkels, presst ihre Beine dann gegen seinen Schenkel. Während sie des Mannes Teil ihr liebend nun umschlingt mit ihren Armen, drückt und umklammert kraftvoll sie den Gatten, beugt sich zum Gemahl und küsst ihn heiß, so als ob sie Lebensquellen trinke. Die Umarmung stelle das Vermischen von gewaschenem Reis und Sesam dar. Mann und Frau einander zugewandt, stehen da und drücken Brust an Brust, während sie die Taillen fest umschlingen. Reglos bleiben sie so stehen, aber nähern schon einander Glied und Scheide, beide aber noch bedeckt von Kleidung, und bemühen sich, dass der Kontakt aufrecht bleibt erhalten eine Zeit. Die Umarmung nahe Stirn der Stirn, eng umschlungen von den Armen, beide Taillen, das zeigt große Zärtlichkeit. Beide Liebespartner bleiben stehen, während Augenbrauen, Augen, Wangen, Lippen, Brüste, Leiber sich berühren, Hüften, Lenden, Schenkel sich umarmen. Hier bei der Umarmung sitzt der Gatte auf dem Teppich und es sitzt die Frau ihm auf seinen Schenkeln, ihn umarmend und mit Zeichen großer Leidenschaft küssend. Während ihr Gemahl die große Zärtlichkeit erwidert, hebt er hoch ihre Unterkleidung, dass ihr Hemdchen in Kontakt kommt mit des Mannes Kleidung. Aufgelöstes Haar der Frau in einem Zustand, der die Leidenschaft verkörpert. Doch der Mann kann sich auch setzen auf beide Knie seiner Vielgeliebten. Brustrosinen rühren an den Körper des Geliebten. Dieser sitzt ganz ruhig, schließt die Augen, drängt die Frau sich an ihn, legt den rechten Arm auf seine Schulter, schmiegt die Brust in seine Mannesbrust, drückt ihn fest, dieweil er die Umarmung gleichfalls voller Leidenschaft erwidert. Die Umarmung wenden Schenkel an. Beide stehen und umschlingen sich mit den Armen und der Gatte nimmt seines Weibes Füße zwischen seine, dass die Innenseiten seiner Schenkel zart die Außenseiten ihrer Schenkel liebevoll umschließen. Beide küssen oftmals sich. Die Stellung ist geeignet für die Liebenden, die sich besonders leidenschaftlich und inbrünstig lieben. Die Umarmung ist wie Milch und Wasser. Der Gemahl ruht auf der rechten Seite ihres Bettes. Die Geliebte wirft sich neben ihn, ihr Antlitz zugewandt seinem Antlitz und umarmt ihn innig. Während ihre Glieder sich berühren, wie verschränkt sind ineinander, so bleiben sie, bis ihre Lust erwacht. Die Umarmung gleich einer Schlange, die den Baum umwindet, beide stehen. Die Gemahlin hält sich an der Taille ihres Mannes fest und legt ein Bein sanft um seine Schenkel, küsst den Gatten sanft und lang, bis er den Atem anhält wie ein Mann, der unter Kälte leidet. Die Gemahlin muss sich gut bemühen, eine Ranke nachzuahmen, die eng umrankt den Baumstamm, der sie trägt. Zweites Kapitel. Mischung und Versöhnung heißt der Kuss, wenn die Ehefrau verärgert ist, was auch immer mag der Anlass sein, und sie den Gemahl nicht küssen mag. Der Gemahl wird dann die Lippen drücken auf den Mund der Frau, um ihren Mund zuzuhalten, bis ihr Zorn vorüber. Und ein anderer Kuss vertreibt Gedanken an das sich entfernen, da die Frau ihren Mund dem Mund des Mannes nähert, welcher ihre Unterlippe küsst. Doch sie zieht zurück die Unterlippe raschen Rucks und gibt ihm keinen Kuss. Einen Kuss besingen oft die Dichter. Dieses Küsschen gibt die Ehefrau, die durch ihre Leidenschaft erregt, ihre Hände auf des Mannes Augen zärtlich legt und ihre Augen schließt, führt in seinen Mund sie ihre Zunge und bewegt sie zappelnd, süß, so schnell, sie bewegt hinein sie und hinaus, dass er bald den liebenden Gedanken an vollkommenere Genüsse Raum gibt. Bei dem Schrägkuss steht der Gatte hinter oder neben seiner Ehefrau, fasst ihr unters Kinn und hebt das Kinn, bis ihr Antlitz aufblickt in den Himmel. Dann nimmt er des Weibes Unterlippe zwischen seine Zähne, beißt sie sanft. Bei den Küssen auf die Oberlippen nimmt die Gattin, vor Verlangen glühend, ihres Gatten Unterlippe zwischen ihre Zähne, beißt und kaut sie zärtlich. Er nun seinerseits beißt auch und kaut seines Eheweibes Oberlippe, beide so geraten in die Wollust. Beim Gesamtkuss fasst die Ehefrau mit den Fingern ihres Mannes Lippen, fährt mit ihrer Zunge weich darüber, beißt mit ihren Zähnen seine Lippen. Beim Schatzkästchenkuss der Gatte küsst liebevoll das Innere des Mundes seiner Frau, die diesen Kuss erwidert. Bei dem Kindkuss küsst man nicht sofort, sondern nahe sind die Lippen sich und bewegen sich aufreizend, scherzend, neckend, voller Schalk, so spielt man erst, dann erst nähern wirklich sich die Lippen, dann erst tauscht man Liebesküsse aus. Beim Erweckungskuss kommt der Geliebte spät nach Hause, seine Gattin schläft in dem Schlafgemach, da legt er seine Lippen auf des Eheweibes Lippen, steigert sanft den Druck, bis ihr wacht. Das ist sicherlich die schönste Art, hinterlässt die süßeste Erinnerung. Schließlich gibt die Frau dem Mann den Kuss, sie umschließt mit ihren Lippen ihres Mannes Lippen, drückt sie mit der Zunge, während reizend sie umtanzt den Mann. Drittes Kapitel. Setze deine Nägel an den Wangen an, der Unterlippe und den Brüsten, ohne Spuren doch zu hinterlassen. Gänsehaut doch rufe du hervor, so dass sich der Flaum der Frau erhebt und an allen Gliedern sie erschauert. Du erzeuge mit den Fingernägeln auf dem Hals und auf den Brüsten eine bogenförmige Figur als Halbmond. Wende deine Nägel auf dem Antlitz an, doch lasse keine Spur zurück. Hinterlasse Fingernägelspuren als in Liebeskunst erfahrener Mann. Führe die Nägel 2, 3 Finger breit über Kopf und Schenkelpaaren Brüste. Setze deinen Zeigefinger auf eine Brustrosine und die 4 anderen Finger drücken zart die Brust. Drücke dann zu gleicher Zeit mit allen Nägeln, bis zurück bleibt eine Spur, wie des Pfauen Pfote auf der Erde. Hasenhüpfen heißt das Nägelmal, es wird eingedrückt nur auf dem dunklen Teil der weißen Brust, der Brustrosine, ausgespart sind alle anderen Teile. Die 3 ersten Finger auf dem Rücken sollen tiefe Kratzer hinterlassen. Auf den Brüsten und in der Umgebung des so sehr geliebten Venushügels. Dieses Nagelzeichen wird gesetzt, wenn man in ein fernes Land verreist. Es dient dann als Angedenkenzeichen. Viertes Kapitel. Der geheime Biss, das ist der Biss, da du nur das Innere der Lippe deiner Frau benutzt, kein äußeres Zeichen hinterlässt, das jeder sehen könnte. Aber du kannst auch die Lippen beißen deiner Ehefrau an jeder Stelle, jede Stelle ihrer Wange beißen. Der Korallenbiss ist wunderbar, das ist die Vereinigung des Zahnes des Gemahles mit des Weibes Lippe, deren sinnliches Verlangen wird zu der heißen Flamme heißer Liebe. Unbeschreiblich der Korallenbiss, dazu braucht's Erfahrung jahrelang, das erlernt man nicht in wenig Tagen. Aber Tropfenbiss nennt man die Bissspur, die die Vorderzähne des Gemahles auf der Ehegattin Unterlippe hinterlassen oder auf der Stelle, wo sich biegen ihre Augenbrauen. Rosenkranz und Tropfenreihe nennt man jenen Biss, der gleich dem Tropfenbiss, nur man braucht hier alle seine Zähne, dass der Abdruck regelmäßig wird. Traube nennt man eine Vielzahl von Spuren liebevoller Bisse eines Mannes an den Brauen, an den Wangen, an dem Hals, am Busen einer Frau. Bringt man diese Bissspur an dem Körper der Geliebten an als ein Oval, in Entsprechung so der Form des Mundes, wird der Gattin Schönheit noch erhöht. Tief und dauerhaft das Bissmal ist, dass der Gatte in der Glut der Wollust und des bitteren Schmerzes eine Reise mit den Zähnen auf des Weibes Körper hinterlässt. Sie wird betrachten, diese Bissspuren voll Sehnsucht an ihn denken, und ihr Herz schwillt an vor heißen Seufzern. Fünftes Kapitel. Haare fassen mit den beiden Händen nennt man das, wenn der Gemahl das Haar seines Weibes zwischen seine Hände nimmt und küsst gleichzeitig ihre Lippen. Haare küssen nach der Schlangenart nennt man das, wenn der Gemahl die Frau an dem Haarschopf an sich zieht und küsst sie. Drachenzauber ist es, wenn der Mann, der erregt ist von der Aussicht auf die geschlechtliche Vereinigung und verliebt den Haarschopf seiner Frau mit den Händen fasst und sie umarmt. Beide stehen, ihre Beine sind ineinander liebevoll verschlungen. Sehr aufregend ist dies Liebesspiel. Bei dem Liebeszopf ergreifen nennt man das, wenn während ihres Koitus der Gemahl mit beiden Händen fasst, seines Weibes Haar bei ihren Ohren. Sie tut dann das Gleiche bei dem Mann und sie wechseln Küsse auf den Mund. Sechstes Kapitel. Lege nun der Mann die Ehefrau auf den Rücken, hebe ihre Beine, lege sich die Beine seiner Frau über seine Schultern, beuge sich über seine Frau, sie zu genießen. Lege nun der Mann die Ehefrau auf den Rücken, schiebe selbst sich zwischen ihre Beine, hebe ihre Beine, drücke sich die Beine seiner Frau gegen seine Hüften und genieße. Stemme nun die Frau das eine Bein auf das Bett, das andere auf den Kopf des Geliebten, der sich selber stütze auf die Hände, sehr bewundernswert. Leg die Ehefrau auf ihrem Rücken, hebe sie mit ihren Händen beide Beine hoch, bis sie das Haar berühren, wenn sie so gelenkig ist. Der Mann beuge über die Geliebte sich und berühre ihre bloßen Brüste, und so koitiert der Mann die Frau. Hebe nun die Ehefrau die Beine, dass die Beine ihres Mannes Brust schön berühren können, während er zwischen ihren straffen Schenkeln kniet, sie umarmt und liebend in Besitz nimmt. Diese Stellung, die ich nun beschreibe, preisen alle Dichter als sehr köstlich, denn die Ehefrau liegt auf dem Rücken, und es hockt der Mann und schiebt die Hände unter ihren Rücken und umarmt sie, während sie umschließt des Mannes Nacken. Biege nun der Mann des Weibes Körper, so wie einen Bogen, lege ihr Kissenpolster unter Po und Kopf. Dann erhebe er das Wollustzentrum, dringe ein ins Zentrum süßer Lust, während er auf einem Kissen kniet. Eine wundervolle Form des Beischlafs, die den beiden höchste Wonnen schafft. Liege nun die Gattin mit gekreuzten Beinen auf dem Rücken, hebe ihre Füße etwas. Diese Stellung ist gut für die, die vor Begierde brennen. Auf dem Rücken liege nun die Frau, lege eines ihrer schönen Beine auf des Mannes Schulter und das andere Frauenbein sich bette auf dem Bett. Wenn nun der Geliebte eingeführt seinen Phallus in des Weibes Vulva, hebe er die Beine seiner Liebsten, die dabei auf ihrem Rücken liegt, und die Schenkel fest zusammenpresst. Lege sich der Mann zur Seite seiner Liebsten, hebe eines ihrer Beine über seine Hüften und das andere Bein der Liebsten liege auf dem Bett oder auf dem Teppich. Diese Stellung sollst du nur genießen mit der Frau, die schon reif ist und im Akt erfahren, denn mit Mädchen ist es unerquicklich. Mann und Gattin liegen ausgestreckt, ohne irgendwie sich zu bewegen, oder dass die Beine der Geliebten ihre Lage ändern auf dem Bett oder auf dem Teppich, wie du willst. Beide liegen auf der Seite. Er schiebt sich zwischen ihre Schenkel, da der eine Frauenschenkel liegt unter ihm, der andere Schenkel auf seiner Flanke unter seiner Brust. Diese Stellung nennt man Seitenlage. Nun von der Befriedigung im Sitzen. Mit gekreuzten Beinen sitzt der Liebste auf dem Bette oder auf dem Teppich, nimmt die Vielgeliebte auf den Schoß, legt die Hände auf des Weibes Schultern. Oder beide sitzen, während sie mit der Hand eins ihrer Beine hebt und der Mann von ihrer Besitz ergreift. Dann umschlingt der Mann des Weibes Nacken und sie tut das Gleiche auch bei ihm. Er hält dann die Füße seiner Frau und sie hält dann die Füße ihres Mannes. Und dann nimmt er die beiden Frauenbeine unter seine Arme, gerade über seinen Ellenbogen und umfängt mit den Händen ihren runden Nacken. Die Schildkrötenstellung nennt man dies, wenn der Mann sich so setzt, dass der Mund, Hände, Beine, die entsprechenden Teile seiner Lieblingen berühren. Dichter preisen diese Stellung sehr, wo der Mann sich mit gespreizten Beinen niedersetzt und wenn er eingeführt, seinen Phallus in des Weibes Vulva und vollkommen eingedrungen ist, presst der Mann die Schenkel seiner Gattin mit den eigenen Schenkeln fest zusammen. Ist der Gatte stark, die Gattin zart, hebt er sie, indem er ihre Beine legt in seine Ellenbogen beugen und bewegt die Frau von links nach rechts und bewegt die Frau von vorn nach hinten, ruckend bis zu dem vollkommenen Abschluss. Stehend nennt man diese Stellungen. Diese fordert alle Kraft des Mannes. Beide stehen voreinander. Er greift mit beiden Beinen unter ihre Knie, hebt sie zu seinen Ellenbogen bis zu seiner Körpermitte. Dann nimmt er in Besitz die Vielgeliebte, während sie den Nacken ihm klammert. Und der Mann hebt nur ein Bein des Weibes und das andere Bein bleibt auf dem Boden. Das ist köstlich für die Frau, sie fühlt sich so sehr schnell im dritten Liebeshimmel. Diese Stellung auch verlangt vom Manne alle seine Kraft, doch nicht so sehr wie die beiden vorher aufgeführten Stellungen. Die Frau umklammert mit Händen und mit Beinen ihren Mann um die Mitte, dass sie an ihm hängt, er sie stützt, indem er seine Arme legt um seiner vielgeliebten Hüften. Kommen wir zum Koitus mit einer Frau, die sich auf einem Teppich bückt, bückt nach vorne sich auf ihrem Bett. Dabei gibt es zwei bekannte Arten. Stellung einer Kuh nennt man die Stellung, da die Frau sich stellt auf alle Viere, sich auf Hände und auf Füße stützt. Der Geliebte nähert sich von hinten, legt sich über ihren schönen Rücken, macht es ihrer, wie es der Kuh der Stiere macht. Elefantenstellung nennt man dies, wo die Frau sich so legt, das Gesicht, Brust und Bauch und Schenkelpaar berühren ihres Bettes Decke, ihren Teppich oder auch die Wiese grünen Grases, und der Mann streckt sich und bückt sich so wie ein Elefant mit eingezogenem Kreuz und nimmt sie dann von unten her, führt sein Glied in ihre Scheide ein. Wenn der Mann erschöpft ist und die Frau noch voll Tau der Liebe noch nicht satt, so bewege sie ihn sich zu legen auf das Lager oder auf den Teppich oder in das grüne Gras des Gartens, dann besteige sie den Vielgeliebten und befriedige sich selbst mit ihm. Da gibt es Darstellungsarten drei. Lege sich die Frau lang ausgestreckt auf den Körper ihres Vielgeliebten, ihre Brüste auf die Brust ihm pressend, sie umfängt dann seine Leibesmitte mit den Händen und bewegt die Hüften, lebe voll Lust in jede Richtung und genießt des Mannes Glied im Loch. Wie die große Biene ist die Stellung, da die Frau den Vielgeliebten legt, lang hinausgestreckt aufs Bett, den Teppich oder in das grüne Gras des Gartens, setzt die Liebste sich auf seine Schenkel, spießt die Scheide selbst auf sein Glied, dann bewegt sich die Geliebte kreisend, so als wollte aus Milch sie Butter machen, und auf diese Weise bringt sie ihn und sich selber zur Befriedigung. Wenn sie dann noch nicht befriedigt ist, soll er sich auf seinen Rücken legen. Sie setzt sich dann mit gekreuzten Beinen auf des Mannes Schenkel und ergreift seinen Phallus, führt ihn ein ins Loch. Dann bewegt sie schön sich auf und ab, schiebt sich vor, zurück, zurück und vor, findet diese Weise wohlgefällig. Epilog. Möge dies didaktische Poem meiner weisen Muse nützlich sein und so lange dauern, wie Frau Weisheit aus dem Munde Gottes sich ergießt und sich Defi nennen lässt vom Dichter. Dies didaktische Poem soll dauern, soll so lange dauern, wie die Weisen lesen werden in dem Worte Gottes und so lange im Frühling glüht die Liebe.